الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich freue mich, euch wieder zu sehen. Aber ich möchte euch gern um 4 Uhr sehen, nicht um 4 Uhr 15 oder 4 Uhr 20 oder wie manche jetzt um 4 Uhr 30. Deswegen, liebe Brüder, das ist ein Termin mit Allah. Nehmen wir das nicht wahr? Nehmen wir das nicht ernst? Das ist ein Termin mit Allah subhanahu wa ta'ala. Außer derjenige, der einen Grund hat, der eine Entschuldigung hat. Wenn du einen Termin für eine Arbeit, für ein Vorstellungsgespräch hast, dann gehst du eine Stunde vorher und du pflegst dich und du machst alles gut, damit du zum Vorstellungsgespräch kommst. Aber hier ist es besser. Hier gewinnst du Hasanat. Hier reinigst du dich von den Sünden, was du in dieser Dunya sammelst. Hier bist du näher zu Allah Ta'ala. Hier bekommst du die Liebe von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hier bekommst du ein stärkerer Glaube. Dann nehmen wir das inshallah ta'ala noch ernster. Wir werden inshallah heute nicht so eine große Einführung machen. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, wir haben angefangen darüber zu sprechen, was sind die Pflichten der Frau im Islam, der Ehefrau gegenüber ihrem Ehemann. Wie muss sie sich verhalten? Und wir haben ein paar Sachen erwähnt, nur als Erinnerung. Das Wichtigste war erstmal, dass die Frau das Recht von dem Mann ehrt und dass sie ihren Mann ehren muss und dass sie ihn achten muss. So steht in unserem Islam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und der Hadith ist bei Tirmidhi und bei Abu Dawud. Ein Mann war in einem Ort, der heißt Al-Hira. Und er hat Leute gefunden, die dort vor einem König beugen. Der kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte ihm: Ja, Rasulallah, ich war in Hira und ich habe Menschen gesehen, wie sie sich vor einem Mann beugen. Dürfen wir nicht vor dir beugen? Du bist doch besser als dieser König. Er hat ihm gesagt: Erlaubst du uns, dass wir für dich beugen? Guckt mal, oder niederwerfen. Nicht beugen, sondern niederwerfen. Erlaubst du uns, dass wir uns niederwerfen? Das Niederwerfen vor dem Islam in damaligen Zeit war nicht nur Gottesdienst, sondern es war eine Begrüßungsart zu den Leuten, die wir ehren. Wenn jemand geehrt ist, ein gut gesehener, zum Beispiel der Sohn zu seiner Mutter oder zu seinem Vater, dann werfen sie sich nieder. Das war eine Sitte. Das finden wir auch im Koran. Wo? In Surat Yusuf. Als Yusuf bei dem König von Ägypten gearbeitet hat und seine Brüder und sein Vater und seine Mutter zu ihm kamen nach Ägypten, was haben sie getan, als sie zu ihm reingekommen sind? Sie haben sich niedergeworfen. Sie sind beim Niederwerfen gewesen. Und dann hat Yusuf a.s. seine Eltern geehrt. Die Gelehrten sagen dazu: Hier, das Niederwerfen ist eine Begrüßungsart. Hier kommt dieser Gefährte, er sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ja, Rasulallah, der hieß Qais ibn Sa'd. Er sagt ihm: Ja, Rasulallah, erlaubst du uns, dass wir uns niederwerfen vor dir? Er sagt ihm: Siehst du das, wenn ich gestorben bin und ihr habt mich begraben, würdest du vor meinem Grab beugen und niederwerfen? Er sagt ihm: Nein, weil das ist wie Gottesdienst, wenn er stirbt. Er sagt ihm: Dann mach das nicht. Wenn ich heute jemanden befehlen würde, sich vor jemanden niederzuwerfen, hätte ich die Ehefrau befohlen, dass sie vor ihrem Mann sich niederwirft. Als Achtung zu ihrem Mann. Subhanallah. Aber es ist verboten. Es ist verboten. Was uns hier interessiert, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Frau Bescheid gesagt hat, wie sie ihren Mann ehren muss. Dass er sagt, wenn das Niederwerfen noch erlaubt ist, als Art zum Ehren vor unter den Menschen, dann hätte ich der Frau befohlen, dass sie gegenüber ihrem Ehemann sich niederwirft. Aber das ist nicht erlaubt. Das zweite ist, die Frau im Islam ist verpflichtet, ihrem Mann zu gehorchen. Ihm zu hören, zuzuhören und ihm zu gehorchen. Und nicht, dass sie ihn ablehnt. Das ist haram. Ist verboten im Islam. Außer in etwas, was verboten ist. In eine Sünde. Das heißt, wenn der Mann zu der Frau sagt, du musst das tun, und das ist eine Sünde, sie darf ihm nicht gehorchen. Da gibt es kein Gehorchen mehr. Ha? Deswegen, Allah subhanahu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns, er wurde gefragt von Abu Huraira. Er sagte ihm, ja Rasulallah, was ist die beste Frau von den Frauen? Er sagt ihm, die beste Frau, das ist diejenige, wenn du sie siehst, du freust dich. Du bekommst eine Freude. Und wenn du sie etwas befehlst, wenn du ihr etwas befehlst, dann gehorcht sie. Und wenn du ihr eine Verantwortung lässt, Geld oder sowas, oder deine Ehre, dann bewahrt sie deine Ehre und dein Geld. Das ist die beste Frau. Der Hadith ist bei Nisa'i und Ahmed. Und Isnadu Hassan. Der ist Hassan. Der dritte Pflicht, dass die Frau ihrem Mann nicht schädigen darf. Und nicht, sie darf ihm nicht weh tun. Sie darf ihm nicht weh tun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns in Tirmidhi, der Hadith habe ich schon erwähnt, wenn eine Frau ihrem Mann weh tut und ihn schädigt, ruft eine Frau von dem Paradies, ein Hur'in, die dort wohnen. Sie sagt ihr, la tu'di, tu ihm nicht weh, tu ihm nicht weh. Qatalak Allah, Allah soll dich vernichten. Er ist nur vorübergehend bei dir. Demnächst kommt er zu uns und demnächst erreicht er uns. Der Hadith ist bei Tirmidhi und Ahmed. Ein anderer Hadith sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, drei Leute, ihre Bittgebet wird nicht angenommen. Ihre Bittgebet kommt nicht hoch. Sie geht nicht mehr von ihren Ohren hoch. Sie bleibt nur hier, von Mund zu Ohren. Sie geht nicht hoch. Drei Leute. Von ihnen gehört, zu ihnen gehört eine Frau, die geschlafen hat und ihr Mann hat kein Wohlgefallen auf sie. Oder er ist auf sie zornig. Deswegen darf die Frau ihrem Mann nicht weh tun. Das Gegenteil oder umgekehrt haben wir schon erwähnt. In zwei Wochen lang. Heute sind wir mit den Frauen, dass wir den Frauen ihre Pflichten zeigen. Und diejenigen, die neu sind, die gerade neu gekommen sind, nicht, dass sie sagen, die Muslime, sie reden nur darüber, dass die Frauen ihren Männern gehorchen müssen und so, damit sie keine Vorurteile haben. Sie müssen zu den anderen Unterrichten zurückkehren, vor zwei, drei Wochen, damit sie hören, was sind die Pflichten des Ehemannes gegenüber seiner Frau. Nummer vier, dass sie nicht das Zuhause verlässt zu einem Ort ohne sein Erlaubnis. Wenn sie jemanden besuchen will, wenn sie etwas machen will, einkaufen oder etwas, sie soll ihrem Mann Bescheid sagen. Das hat uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt. Er sagt, und der Hadith ist bei Al-Bayhaqi, لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدا. Das heißt, Es, da keine Frau darf rausgehen, ohne Erlaubnis ihres Mann, ihres Mannes, oder wenn er das nicht möchte. Ja? Eine andere Sache, sie darf niemanden in seine Wohnung, in sein Zuhause reinlassen, ohne sein Erlaubnis. Der Hadith ist bei Tirmidhi, Hadith Hassan Sahih. Ist auch bei Ibn Majah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فِرَاشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ. Eure Rechte gegenüber euren Frauen, dass sie niemanden lassen, in euren Wohnung reinlassen, den sie nicht wollen. Du willst niemanden nicht. Du magst ihn nicht. Und du sagst ihr, ich will diesen nicht zu Hause bei mir. Dann darf sie sowas nicht tun, das Gegenteil tun. Nummer 6 haben wir auch erwähnt, nur als Erinnerung, mit Fasten. Dass die Frau nicht fastet, wenn ihr Mann ihr das nicht erlaubt. Oder dass sie ihm Bescheid sagt. Dass die Frau ihrem Mann Bescheid sagt, bevor sie fastet. Und das hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt in Bukhari und Muslim. Keine Frau fastet und ihr Mann ist da, ist anwesend, außer mit seinem Erlaubnis. Ja? Nummer 7, dass die Frau ihre Kinder islamische Erziehung erziehen muss. Nach der islamischen Erziehung. Das ist eine Aufgabe der Frau, so wie für den Mann. Aber für die Frau ist noch mehr, weil das, sie ist diejenige, die mit ihren Kindern ist und die mit ihnen die ganze Zeit ist. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, der Hadith ist bei Bukhari und Muslim, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ. Die Frau hat eine Verantwortung gegenüber ihrem Mann in Sache von der Erziehung der Kinder. Und sie wird darüber zur Rechenschaft gezogen. Nummer 8, und das ist sehr wichtig, dass die Frau nicht vergisst, was der Mann für sie als Gutes getan hat. Wenn der Mann etwas Gutes getan hat, dann soll sie das immer erwähnen. Das ist von der Religion und von der Schönheit der Religion. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war einmal mit den Frauen und er sagte ihnen, der Hadith ist bei Bukhari und Muslim, ich habe die Hölle gesehen und ich habe gesehen, dass die Mehrheit von den Bewohnern Frauen sind. Eine Frau hat gefragt, warum, ja Rasulallah? Er sagt, لِأَنَّكُنَّ تَكْفُرْنَ الْعَشِيرُ وَتَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ. Weil ihr das immer vergisst, was vom Gutes zu euch getan wurde von dem Mann. Wenn der Mann dir immer nur das Gute gibt, Jahren und Jahren lang, und er macht mit dir einmal einen Fehler, dann vergisst du das Ganze und sagst du, ich habe mit ihm keinen guten Moment erlebt, dieser Mann hat mir nichts Gutes gegeben und deswegen passt auf. Allah Ta'ala guckt nicht auf eine Frau, die ihrem Mann nicht dankt. Er schaut sie nicht an. Der Hadith ist bei Nisa'i. Er schaut nicht eine Frau an, die ihrem Mann nicht dankt. Nummer 9. Dass sie sein Geld bewahrt und nicht verschwendet für irgendwas. Das ist nur als Erinnerung, die Ahadith haben wir erwähnt. Und dass sie nicht mit einem fremden Mann allein sein darf. Irgendwo, egal wo. Sie darf nicht mit einem Mann allein sein. Das ist die Pflicht gegenüber ihrem Mann. Dass sie nicht mit einem Mann allein sitzt. Und der Hadith ist bei Muslim. Als ein Mann zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, Vorsicht, ich warne euch, dass ihr zu den Frauen in ihren Wohnungen reinkommt. Er meint, wenn ihre Männer nicht da sind. Er sagt, ja Rasulallah, auch wenn das ein Verwandter ist oder ein Bruder. Er sagt, Der Bruder ist tot. Der Bruder ist tot. Er hat das so genannt, tot. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Der Bruder oder der Verwandte mit deiner Frau allein ist. Nummer 11. Dass sie dem Mann Freude gibt. Und dass sie seine alle Sachen, die ihn beschäftigen, dass sie ihm dabei hilft, sowas zu lösen. Und dafür haben wir ein Vorbild von Khadija, radiallahu anha, die Frau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, als er die erste Mal Offenbarung bekommen hat und er hat Angst bekommen. Er kam und er zittert. Und er sagt, Zammiluni, Zammiluni, deckt mich, deckt mich. Khadija, radiallahu anha, sie deckt Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Und sie sagt ihm, ja, Rasulallah, du bist doch ein guter Mensch. Du bist jemand, der die Armen hilft. Jemand, der niemals gelogen hat. Der ehrlich ist. Jemand, der nur das Gute verrichtet. Denkst du, dass Allah Ta'ala dich im Stich lässt? Nein. Also sie hat den Prophet sallallahu alaihi wasallam psychisch unterstützt. Nummer 12. Dass sie zugibt, dass der Mann die volle Verantwortung hat für die Familie. Nicht zwei, nicht drei Leute. Oma und Opa und alle wollen führen und wollen haben die Verantwortung. Der Mann ist für die Familie verantwortlich. So sagt uns Allah Ta'ala in Surat Nisa. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Die Männer haben die Verantwortung gegenüber ihren Frauen. Sie tragen die Verantwortung gegenüber ihren Frauen, weil Allah Ta'ala unter den beiden unterschieden hat. Wir haben gesagt, das ist ein Unterschied zwischen Mann und Frau in allen Bereichen des Lebens. Durch diesen Unterschied, Allah Ta'ala hat das betrachtet, er gibt das dem Mann. Die Frau muss das zugeben. Aber das heißt nicht, wenn der Mann das hört, dass er wie ein Löwe wird. Dass er ungerecht wird. Ich habe das Sagen. Egal. Und er macht, er unterdrückt sie. Auch bei Unrecht. Nein. Nein, das darf er nicht und er wird zur Rechenschaft gezogen. Der Mann muss diese Verantwortung mit richtiger Weise tragen. Mit guter Weise, dass er nicht Unrecht tut, sondern er ist nur ein Ordner. Er ordnet das Leben nur. Es gibt eine andere Sache. Die Frau, also der Pflicht einer Frau gegenüber ihrem Mann, dass sie nicht seine Geheimnisse erzählt. Vorsicht! Vorsicht, wenn du mit deinen Freundinnen sitzt und er lacht zusammen und er sitzt und du sagst, weißt du, mein Mann, so und so und du erzählst seine Geheimnisse. Egal. Auch das, wenn es um, auch die Sache, wenn es um Ehebett geht, du darfst nicht niemandem die Geheimnisse deines Ehemannes erzählen. Wer sagt das? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Hadith ist bei Ahmed. Inna min asharri nasi inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah ar-rajulu yufdi ila al-mar'ah wa tufdi ilayh thumma yanshuru sirraha. Der Schlimmste am Tag der Auferstehung, der den Schlimmsten Aufenthalt am Tag der Auferstehung hat, das ist der Mann bzw. die Frau. Wenn sie mit ihrem Mann schläft und danach geht sie oder geht er und sie erzählen die Geheimnisse und die Sachen vom Ehebett. Das ist das Schlimmste, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Einmal Asma bint Zaid. Das ist eine Gefährtin des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Eine kluge Gefährtin, die uns viel Wissen gegeben hat. Einmal, der Hadith ist bei Ahmed. Sahih. Sie ist reingekommen in die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie fand Männer und Frauen sitzen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war mit ihnen. Und so steht: Kuntu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wal rijalu wal nisa'u qu'udun. Faqal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Nicht, dass einer von euch mir über seine Frau oder dass die Frau mir über ihren Ehemann erzählt. So, er hat sie gewarnt. Nicht, dass einer zu euch kommt, zu mir kommt und mir jetzt erzählt über die Geheimnisse seiner Ehepartner. Alle waren still. فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقُلْتُ أَسْمَاء hat gesprochen, sie sagt, ja, Rasulallah. Ey, Wallah, das ist eine arabische Redewendung. Doch, Wallah, diese Leute, die hier sitzen, also als ob sie sagt, sie haben zwei Gesichter, sie sind jetzt auf einmal still. Sie sagt, ey, Wallah, ja, Rasulallah, إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَا وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ Ey, Wallah, die machen das. Und die Männer und die Frauen, die machen das. Sie erzählen über ihre Ehepartner. Sie hat gesagt, dass sie sowas gehört hat. Wenn sie mit den Frauen sitzt, sie erzählen über ihre Männer. Und dann hat er gesagt, لا تفعلوا, macht das nicht. Das ist von dem Scheitan. فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. Er hat dieses Gleichnis gegeben. Das ist genauso, wenn ein Scheitan eine Scheitana findet und er schläft mit ihr vor den Leuten und alle Leute gucken auf sie. So schlimm. Das ist ein Gleichnis von Scheitan. Derjenige, der sowas tut, ist wie Scheitan. Weil die Shayatin miteinander schlafen vor allen. Sie haben kein Scham. Und deswegen, sie trauen sowas zu machen, aber macht das nicht. Das ist ein Tat des Shayatin. Eine Sache, wir kommen zu den Ratschlägen, die ich das letzte Mal erwähnt habe, dass wir sie heute inshallah ta'ala beenden. Ich wollte euch das letzte Mal eine Geschichte erzählen über die Frau, die heißt Umama bint al-Harith, eine weise Frau, die Weisheit hat. Sie hat ihre Tochter verheiratet und sie hat ihr Ratschläge gegeben. Sie sagt ihr, Ay bunayyati, oh meine Tochter, ihfazi anni khilalan ashran, yakun dhikran wa dhukra. Nimm von mir 10 Ratschläge, dann sind sie für dich gut. Sie sagt, die erste und zweite, die erste, seid bescheiden. Und zweite, hab gute Charakter und hör zu und gehorch. Weil Bescheidenheit ist eine Ruhe für das Herzen. Und gute Charakter bringt das Wohlgefallen Allahs. Der zweite und dritte, guck mal auf seine Vorsicht und ich warne dich. Halte auf seine Augen fest, auf den Augen deines Mannes, aber auch auf seine Nase. Er darf nicht von dir was Schlimmes sehen und er darf nicht von dir etwas Schlimmes riechen. Das heißt, sie sagt ihrer Tochter, bekleide dich immer gut, sei immer schön für deinen Mann, aber auch, du sollst immer für deinen Mann gut riechen. Und sie sagt ihr, und dazu gebe ich dir einen Tipp, عليك بالكحل, du musst dir kayan, diese kayan. Das ist فَإِنَّ الْكُحْلَ أَحْسَنَ الْحُسْنِ, das ist eine der schönsten Sachen, der Schönheitssachen. Und dann sagt sie ihr, und immer Wasser, das heißt mit Duschen und Baden, dass sie immer gepflegt sein muss. Die fünfte und sechste, pass auf seine Zeit, seine Essenzeit, wann er gern essen möchte. Und wann er schlafen möchte, weil der Hunger eine schlimme Feind ist, eine schlimme Sache. Wenn der Mann hungrig ist, ist schlimm. Aber auch der Hunger allgemein ist keine gute Sache. Sie sagt, فَإِنَّ الْجُوعَ فَإِنَّ حَرَارَةَ الْجُوعِ مُلْهِبَةٌ also die Hitze von dem Hunger tut weh. وَتَنْغِيضُ حَالِهِ مَكْرٌ بِهِ وَأَمَّا السَّابِعَ وَالثَّامِنَةِ, die siebte und achte, bewahr sein Zuhause und sein Geld und bewahr die Kinder mit guter Führung. Das ist 7 und 8. Und dann sagt sie, die 9. und 8. La tafshina lahu sirra. Erzähl niemandem sein Geheimnis. Wa la ta'sina lahu amra. Und lehn ihn niemals ab, wenn er dir etwas befehlt. فَإِنَّكِ إِنْ أَفْشَيْتِ سِرَّهُ لَمْ تَأْمَنِي غَبْرَهُ. Wenn, weißt du, wenn du über sein Geheimnis erzählst, dann wirst du nicht mehr frei davon sein, dass er dich betrügt. Irgendwann mal betrügt. Wenn du sein Geheimnis erzählst, erwarte von ihm den Betrug. Und dann sagt sie ihr, وَإِنْ عَصَيْتِ أَمْرَهُ أَوْ غَرْتِ صَدْرَهُ ما يكون لك واتقي مع ذلك كله الفرح إذا كان فرحا والاكتئاب إذا كان فرحا فإن الأول من التقصير والثانية من التكدير وأشد ما تكون له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما. Das heißt, du musst immer gegenüber ihm mit bestem Charakter umgehen. Je mehr, je besser bist du im Charakter, desto besser ist er dass er sich um dich kümmert. Und dann hat sie gesagt, أي بنية لا تغفلي على نظافة بدنك. Vernachlässige nicht deinen Körper. Du musst deinen Körper immer pflegen. Die Reinigung macht dir ein Licht in deinem Gesicht. Und sie zieht und sie macht die Liebe mehr von deinem Mann, dass er dich mehr liebt. Und sie schützt dich von den Krankheiten, sowieso, wenn du immer rein bist. Und wenn du deinen Mann triffst, dann triff ihn mit gutem Lächeln, mit gutem Gesicht. Weil das gute Lächeln ist eine Erleichterung für ihn. Eine andere Frau sagt zu ihrem Mann, zu ihrer Tochter, demnächst erreichst du ein neues Leben. Ein Leben, wo deine Mutter nicht mehr da ist und wo dein Vater nicht mehr da ist. Ein Leben, wo keiner von deinen Geschwistern da ist. Du wirst ein Gefährtin eines Mannes sein, den du nicht kennst, den du gerade jetzt kennenlernst. كوني له زوجة يا ابنتي وكوني له أمة. Sei für ihn als Ehepartnerin, aber auch als Mutter. Lass ihn so, dass er sich immer fühlt, dass du für ihn sein ganzes Leben bist. Du bist für ihn alles. Wisse, dass der Mann immer ein Mann ist. Wisse, dass der Mann, egal welcher Mann ist, ein großes Kind für dich ist. Ein Mann ist immer wie ein großes Kind gegenüber seiner Frau. Das sagt sie ihr. Wisse, dass der Mann, egal wie der Mann ist, wie ein großes Kind vor dir ist. أَقَلُّ كَلِمَةٍ حُلْوَةٍ تَسْعُدُ. Also ein kleines, schönes Wort macht ihn froh. Genauso wie die Kinder. Ein kleines Wort macht ihn froh. Und dann sagt sie ihr, لَا تَجْعَلِيهِ يشعر أنه بزواجه من قد حرم من أهلك حرمك من أهلك وأسرتك. Gib ihm nicht das Gefühl, dass er durch dieses Heirat, dass er dich von deinen Eltern und von deiner Familie weggenommen hat. Dass du ihm sagst immer, guck mal, seitdem ich dich geheiratet habe, ich habe wenig mit meiner Familie und so. Du sollst ihm nicht dieses Gefühl geben. Und dann sagt sie ihr, لَا بُدَّ لَهَا أَن تُكَيِّفَ حَيَاتَهَا مَعَ الرَّجُلِ الَّذِي أَصْبَحَ لَا زَوْجًا وَرَاعٍ هَذِهِ هِيَ دُنْيَاكَ يَا ابْنَتِي هَذَا هُوَ حَاضِرُكِ وَمُسْتَقْبَلُكِ هَذِهِ هِيَ أُسْرَتُكِ الَّتِي شَارَكْتُمْ مَا أَنْتِ وَزَوْجُكِ فِي صُنْعِهَا أَمَّا أَبَوَاكِ فَهُمَا مَاضٍ. Deine Eltern gehören zur Vergangenheit und dein Mann ist dein Zukunft und dein Leben und du musst für ihn da sein. Das letzte Mal habe ich ein paar Ratschläge gegeben. Und die habe ich habe euch gesagt, dass es über die 40 Ratschläge sind. Ich habe die ersten schon erwähnt. dass die Frau, und das sind nur Tipps, nicht Pflichten, sondern Tipps, dass die Frau immer, Nummer eins, dass sie ihren Mann immer mit einem Lächeln, wenn er reinkommt nach Hause, mit einem Lächeln empfängt. Zweitens, dass sie seine Kleidung immer schön ordnet und dass sie seine Kleidung immer vorbereitet. Und dass sie ihm vielleicht auch nach der Arbeit, wenn er von der Arbeit kommt, sein Dusch und sein Bad vorbereitet. Drittens, frage ihn, ob er Hunger hat und was er gern essen möchte. Und wenn er isst, dann sitzt neben ihm und isst mit ihm. Viertens, wähle für ihn die beste Kleidung, die ihm Freude geben. Fünftens, es ist nicht schlimm, dass du ihn fragst, sag mal, wie findest du diese Kleidung? Wenn du rausgehen willst und du ziehst Kleidung, dass du ihm sagst, was ist deine Meinung? Findest du das schön? Was gefällt dir? Also du musst aufpassen, was gefällt deinem Mann in deiner Kleidung und was hasst dein Mann in deiner Kleidung? Nummer 6. Riech immer gut mit dem besten Parfüm, was du besitzt. Und sei so, dass er von dir nur Gutes riecht. Aisha radiallahu anha war einmal beschäftigt, sich schön zu machen. Und sie hat viele Sachen für Schönheit, für Pflege bei sich gehabt. Und da kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam rein. Er fragte sie, was ist das, was du da hast? Sie sagt ihm, ja Rasulallah, ich mache mich schön für dich. So hat sie gesagt, ja Rasulallah, ich mache mich schön für dich. Nummer 7. Deine Zuhause muss ordentlich sein, wenn dein Mann von der Arbeit zurückkommt, weil das ihm eine Erholung für ihn ist. Achtens, haben wir es schon gesagt, das Gehorchen zu deinem Mann und dass du ihm immer sagst, alles klar, das mache ich. Willst du das? Ich mache das. Nummer 9, vergiss nicht, dass du ihn fragst, was ist für ihn das beste Gericht, was er gern isst, damit du ihm das oft machst. Sprich mit ihm und wisse, dass dieses Miteinander sprechen ist eine Kunst. Eine Kunst. Damit erkennst du deinen Mann mehr und damit erkennt er dich mehr. 11. Hör ihm zu beim Sprechen und brich ihn nicht ab. Ja? Hör ihm immer zu. Nummer 12. Wenn er von der Arbeit wieder zurückkommt, dann mach ihm das leicht, was er von der Arbeit bekommen hat. Mach ihm das alles leicht. Und 13. Sei nicht hartnäckig bei der Diskussion. Sei nicht hartnäckig und sei nicht, dass du immer auf demselben Punkt festhältst und du sagst, nein, das möchte ich und das möchte ich. Immer locker bei der Diskussion sein. Nummer 14, wenn er von der Arbeit wiederkommt, dann mach die Kinder, wenn sie laut sind, weg von ihm, damit er die Ruhe hat. Damit schaffst du ein gutes Leben für deinen Mann. Wir sprechen jetzt, wenn der Mann, mashallah, für die Familie sorgt und arbeitet und so, damit die Frau auch ihre Rechte sieht. Nicht, dass der Mann da arbeitslos ist und er sitzt da und er macht Fuß auf Fuß und er sagt, hey, du musst mir gehorchen, ja? Du musst die Kinder anziehen, du musst das waschen und so und er sitzt da und er denkt, dass das zur Religion gehört. Nein, das ist, wenn der Mann seine Pflichten gemacht hat, dass er für die Familie gesorgt hat. Und wenn die Frau zu Hause ist für ihre Kinder, zu Hause ist, in diesem Fall muss sie sich so verhalten. Ansonsten er muss ihr helfen und er muss sie unterstützen. 15. Wenn du ihn rufst, mit einem guten Wort, mit gutem Namen, nicht mit seinem Namen, sondern ein Name, was du für ihn gern hast. Mein Schatz, zum Beispiel. Oder mein Liebling, Habibi. Schön. Und dann, Nummer 16, versuch ihn früh für das Gebet, für morgens Gebet aufzuwecken. Vielleicht auch für Nachtgebete, diese spätere Zeit in der Nacht, dass du mit ihm zusammen betest. Wenn du das tust, du bekommst die Barmherzigkeit Allahs. Das ist ein Versprechen vom Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith. Wenn er von der Arbeit zurückkommt, zeig ihm, dass du froh bist, dass er wieder da ist und dass du ihn vermisst hast. Du musst ihm das zeigen und sag ihm, dass ich habe dich die ganze Zeit vermisst. Und wenn er eine schlechte Sache hat, entweder ist er Raucher oder er macht irgendeine Sünde, dann sei geduldig und mach mit ihm mit schöner Weise und mit Weisheit, dass er das verlässt. Und wenn er zur Arbeit geht, merkt ihr immer Arbeit, ha? Merkt ihr zur Arbeit von der Arbeit. Das ist der Pflicht vom Mann, dass er für seine Frau und für seine Kinder sorgt. Wenn er zur Arbeit geht oder einfach rausgeht, dann, wenn du ihn begrüßt und wenn du dich von ihm verabschiedest, dann mit einem schönen Lächeln und bete für ihn. Allah soll dir helfen. Draußen, wenn ihr zusammen seid, beim Einkauf und so, lass ihn denjenigen, der mit dem Verkäufer spricht. Das gibt ihm ein gutes Gefühl, dass er derjenige mit dem Käufer spricht. Nicht, dass die Frau vor ihrem Mann mit dem Käufer, warte mal, und wie ist das und was ist das und so, und dann beginnen sie von der Achtung gegenüber deinem Mann, dass er derjenige, der mit dem Verkäufer spricht. Wenn es eine Verkäuferin ist, das ist was anderes. Ja. Und wenn ihr zusammen geht, einkaufen geht, wummen geht, geh nicht vor ihm und geh nicht hinter ihm. Vor ihm, dann sagen sie, guck's mal, diese Frau, sie macht ihren Mann wie ein Sklave. Wenn du vor ihm gehst, sie führt ihn. Und wenn du hinter ihm bist, dann sagen sie, guck's mal, sie sind voneinander entfernt. Sie fühlen sich nicht eng zueinander. Deswegen lauft zusammen, in derselbe Abstand. Nicht, dass der Mann vorne ist oder dass die Frau vorne ist. Ja, macht das nicht. Wenn ihr mal sowas gesehen habt, das ist falsch. Das ist schlimm sogar. Das ist nicht von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Frau muss neben ihrem Mann draußen gehen. Und zeig den Leuten, wie gut du mit deinem Mann umgehst, wenn ihr mit den Leuten seid. Wenn du zwischen deinen Freundinnen bist, dann versuch, die Geheimnisse der Familie zu bewahren und nicht darüber zu erzählen. Andere Sache ist, das ist Nummer 25, versuch dich von den schlechten Freundinnen zu entfernen. Eine Freundin, die schlecht ist, die dir nicht dabei hilft, gut zu sein, die dir nur Tipps gegen deinen Mann gibt, die dich zerstören will, dann versuch, diese Leute gar nicht mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und versuch mal, morgens und abends immer die Schutzsuren zu lesen. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ آيَةُ الْكُرْسِي. Es gibt viele Leute, die neidisch sind. Und der Neid zerstört. Viele Familien sind zerstört durch Neid. Viele Ehen sind kaputt gegangen durch Neid. Und deswegen versucht mal immer Schutzsuren zu lesen. Morgens und abends, damit Allah Ta'ala uns alle schützt. Wenn du bei der Familie bist, bei seiner Familie, versuch mal mit seiner Mutter am besten umzugehen. Weil es ist immer bekannt, und es wird immer gesagt, dass die Frau die Schwiegermutter nicht mag. Oder sie haben gegeneinander etwas. Diese verbreitete Sache, die verbreitet ist, die müssen wir abschaffen mit unserer Religion. Indem die Frau mit der Mutter mit der besten Weise umgeht. Und versuch, wenn du mit ihnen bist, mit seiner Familie, dass du nicht über ihn sprichst. Mein Mann hat mir so gemacht, er hat mir, dass du seine Geheimnisse erzählst, auch vor seiner Familie. Wenn er dir sagt, weißt du, nächste Woche oder nächsten Monat kommen meine Verwandten zu mir besuchen. Wie verhältst du dich? Oh, schön, ich freue mich. Ach, das ist aber eine schöne Sache. Und versuch, das Beste zu machen. Nicht, dass du sagst, nein, wieder Familie, wieder Gäste. Ach, ich habe keine Ruhe und so. Nein, das ist nicht gut. Wenn er dir sagt, meine Eltern oder mein Bruder, meine Schwester kommen zu mir, freu dich und zeig die Freude und zeig, dass das was Gutes ist, weil du deinem Mann eine Freude gibst. Und wenn sie da sind, mach das Beste, was du kannst, mit Essen und so, und damit verstärkst du die Beziehung zu deinem Mann. Das sind alle Tipps. Wenn er draußen ist und er ist zu spät, also er ist zu spät gekommen, er kommt gar nicht. Er ist in späteren Nacht und er ist immer noch nicht da. Und normalerweise musste er, sage ich mal, um 8 kommen. Dann, das wird den Männern nicht gefallen. Dann versuch ihn anzurufen und sag, wo bist du? Ich habe nur Bedenken. Wo du bist, passiert ist dir was passiert? Geht's dir gut? Heutzutage, wenn der Mann das hört, oh, wieder, was willst du denn? Lass mich doch in Ruhe. Nein, der Mann muss das auch so nehmen, dass seine Frau Sorge um ihn hat. Ja, dass sie Sorge für ihn hat. Und deswegen frag nach ihm und zeige deine Sorge. Und wenn er dir was kauft, lob ihn und danke ihm und sag, oh, wie schön ist das. Nicht, dass es gibt Frauen, der Mann wählt ein Geschenk nach seinem Geschmack. Und er hat sich Mühe gegeben. Aber weil er nicht Bescheid weiß, was die Frauen am besten mögen, er hat ihr etwas Männliches gekauft, was für die Männer sind. Nicht, dass sie ihm sagt, ja, was ist das? Kannst du nicht gut kaufen? Weißt du nicht, wie man die Geschenke wählt? Dann machst du ihn kaputt. Dann zerstörst du ihn. Ach, schön. Das ist schön, weil das ist der Gest. Ja? Gest ist gut. Dann sag, oh, das ist schön und freu dich, dass er an dich gedacht hat. Und wenn du auch eine Arbeit hast, du arbeitest, es ist nicht schlimm. Am Gegenteil, es ist gut, dass du ihm dabei unterstützt, bei der Familie. Du musst nicht von deinem Geld geben, aber es ist schön und besser, dass du ihm dabei hilfst und dabei unterstützt von deinem Geld. Versuch, ihm seinen Plan zu machen, was er alles morgen machen muss. Sag ihm, damit du ihn erinnerst, damit du ihn ordnest, damit er sieht, oh, meine Frau hilft mir in allen Bereichen meines Lebens. Versuch, ihm auch bei der Planung zu helfen. Gib ihm ein paar Ratschläge, wie er mit seiner Arbeit am besten umgeht, wie er am besten mehr Geld verdient, neue Ideen, neue Entdeckung, neue Neuerungen für seine Arbeit, damit er mehr Geld verdienen kann. Das ist auch gut. Ja, das ist schön, das finde ich schön. Das muss ich sagen. Dann sagen wir das 100 Mal. Versuch ihm mal jeden Tag eine Massage zu machen, wenn er von der Arbeit kommt. Wallahi, die Wissenschaftler, die Mediziner haben festgestellt, dass die Massage am Körper für die Gesundheit, für das Psychisch sehr gut ist. Dann versuch mal, dass dein Mann immer sich zu Hause am besten fühlt. Am besten sein Paradies ist zu Hause. Und deswegen, das ist auch ein Tipp, dass es gibt Frauen, die haben seitdem sie ihre Männer geheiratet haben, keine Massage gemacht. Kein Problem, ach egal, was bin ich, er geht zu Massage, Leute, sie machen ihm das. Ja, es kostet, weiß ich nicht, 10 Euro oder was? 20. Machst du das mal? Ja, am besten, du machst ihm das und das ist eine gute Sache, für, auch für sein Gehirn, dass es besser wird, dass er mehr Freude bekommt, dass er auch die Müdigkeit weg hat. Wenn du etwas an deinem Mann merkst, was nicht gut ist, was dir nicht gefällt, sag ihm das. Aber mit guter Methode. Mit guter Methode. Versteck das nicht. Nicht, dass du sagst, ach, ich will ihn nicht stören. Das heißt, ich lasse das in meinem Herz. Dann macht er weiter. Und noch mehr. Sag ihm, aber mit guter Methode, dass du ihn nicht verletzt und dass du das erreichst, was du willst. Versuch mal, dass du nicht schläfst, erst wenn er schläft. Und dass du nicht satt wirst, erst wenn er satt wird, außer wenn du müde bist und wenn du krank bist. Das ist eine Sache. Aber alles ist das hier nur Tipps. Ja? Tipps für die Frau. Sie können das nehmen und sie können das nicht nehmen. Aber seid sicher, dass diese Tipps, die ich gesammelt habe, die sind von Leuten, die lange Zeit geforscht haben und sie haben uns das Herzen gegeben von allen, von ihren Forschungen. Damit hast du ein erfolgreiches Eheleben, wenn du das hast. Ein anderer Tipp ist, dass du niemanden zu Hause reinlässt, das haben wir gesagt, mit dem Fasten auch. Ja, das ist wichtig, dass du weißt, dass die Kleidung von zu Hause anderes sind als die Kleidung von draußen. Das heißt, du musst zu Hause viel, viel schöner sein als draußen. Es passiert immer umgekehrt. Zu Hause ist sie ungepflegt. Ach komm, wir müssen jetzt rausgehen. Wir besuchen mal Leute und so. Und dann auf einmal geht sie vor dem Spiegel und sie macht sich schön und beste Kleidung, weil sie zu den anderen geht. Das heißt, sie hätte das gerne, dass die anderen sie schön sehen. Aber was ist mit deinem Mann? Du musst zu Hause schöner aussehen und besser aussehen für deinen Mann als draußen. Und das ist ein Tipp auch, wie du deinen Mann gewinnst. Versuch, deinem Mann auch Parfüm zu geben, dass du mit deiner Hand ihm die Parfüm gibst. So hat Aisha radiallahu anha gemacht. Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt ihr seinen Kopf und sie macht in seine Haare, in ganze Haare Parfüm. Sie hat das immer gemacht. Sie macht das zu unserem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und versuch auch, dass dein Mann dich immer anders sieht als vorher. Du bist immer neu für ihn. Ja? Immer eine neue Frau. Und das schaffst du, und wir haben das letzte Mal darüber erzählt, dass du deine Weiblichkeit nutzt. Inshallah ta'ala, wir werden in den nächsten Reihen, in den nächsten Wochen andere Themen behandeln. Aber alles in der Ehe. Und zwar, ich werde ganz bestimmte Themen behandeln, wo die Muslime von ihren Feinden angegriffen sind, womit sie unseren Islam schlecht zeigen wollen. Zum Beispiel, was heißt, dass der Mann die Führung zu Hause hat, in Sicht des Islams? Warum bekommt die Frau die Hälfte der Erbschaft im Vergleich zu dem Mann? Das mit der Polygamie und mit anderen Sachen. Wie sie den Islam von diesen Sicht nehmen, wir wollen unseren Islam verteidigen mit starken Beweisen. Deswegen, inshallah ta'ala, es geht nächste Woche darum, dass wir, inshallah, diese Themen behandeln. Vielleicht werden wir doch das verteidigen, das mit der Polygamie im Islam. Wie sieht der Islam die Polygamie? Was ist das und was sind die Regeln und was sind die Gesetze? Ja, ich glaube, ich würde so sagen, dass wir nächste Woche keine Frau hier haben werden. Keine Frau wird anwesend. Das wird Ihnen vielleicht nicht gefallen, aber wir werden das aus islamischer Sicht zeigen. Was heißt das Und wir werden das auch in unserer Zeit mit unserer Zeit vergleichen, was wir heutzutage von Problemen erleben in der Ehe im Zusammenhang zur Polygamie.